Wir dürfen uns jetzt nicht wie die Verrückten benehmen. Sie mögen minderwertig sein, aber sie sind keine Schwachköpfe. Sie sind grausam und listig. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Das haben wir auch.